du warst eine Woche nicht her, du zieh bloß wieder auf der Tour. Jo, es ist wieder, wann er füllt der Flieder, wann es geht, wann die Kohle ständig füllt. Jo, es ist wieder, ohne Flieder geht nichts nieder, weil wo's zählt, ist ja nur das blöde Geld. Mit Radio Heimatmelodie durch die Nacht.